Ich habe lange überlegt, was ich euch sagen soll. Ich hatte viele Ideen und gebe zu, manche waren nicht so toll. Es gibt schon genug, die nur vom Saufen und vom Kiffen sind. Genug, die uns mit kleinen Anekdoten mal zum Lachen bringt. Doch endlich gibt's eine Menge Dinge hier auf dieser schönen Welt, auf die ich jetzt aufmerksam machen möchte, weil's mir nicht gefällt. Denn wenn wir weitermachen, ohne nachzudenken wie bisher, dann gibt's das schöne Leben, das wir führen, sicher bald nicht mehr.